was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen mehr. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuh. Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Thank you.